Dramatische Szenen in Weimar. Kapitel 1. Das Referat. Es klingelte. Die Deutschstunde war zu Ende und die Jugendlichen packten ihre Bücher und Notebooks ein. Was machst du am Wochenende, Tim? Sollen wir am Samstag zusammen ins Kino gehen? Fragte Tims Freund Christian. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Ich bin am Wochenende nicht hier, antwortete Tim. Meine Großeltern feiern ihre goldene Hochzeit in Weimar, erklärte er. Er wollte gerade mit seinem Freund Christian das Klassenzimmer verlassen, als ihn sein Deutschlehrer ansprach. Denk daran, dass du nächste Woche ein Referat halten musst, Tim, sagte Herr Heinemann. Ich fahre am Wochenende nach Weimar und sehe Goethes Faust als Theaterstück im Nationaltheater, Herr Heinemann, antwortete Tim. Das ist ja interessant. Das bekannteste Drama Goethes. Dann sieh dir auch das Programmheft über das Stück an und bring ein Exemplar mit. Darin findest du viele Informationen über das Theaterstück und die Schauspieler, erklärte der Deutschlehrer. Das ist eine gute Idee, Herr Heinemann. Vielen Dank für den Tipp. Bis nächste Woche, verabschiedete er sich. Schönes Wochenende und viel Spaß in Weimar, Tim, sagte Herr Heinemann, während Tim mit Christian den Raum verließ. »Du hast es gut. Ich würde auch gerne am Wochenende nach Weimar fahren«, sagte Christian. »Ach, so interessant wird das in Weimar sicher nicht. Erst Familientreffen, dann Museum und Theaterbesuch«, meinte Tim. »Aber wenn etwas Spektakuläres passiert, schreibe ich dir eine SMS«, lachte Tim. »Mach's gut.« »Du auch«, sagte Tim und ging zu seinem Fahrrad. Am nächsten Tag musste Tim früh aufstehen. »Wo ist denn Lisa?«, fragte sein Vater beim Frühstück. »Keine Ahnung. Wahrscheinlich überlegt sie wieder, was sie anziehen soll«, vermutete Tim. »Dann sag deiner Schwester bitte, dass wir gleich losfahren. Sie soll sich beeilen.« Kurz nach dem Frühstück wollten sie gerade ins Auto einsteigen, als Tims Mutter meinte, »Warum willst du denn deinen Laptop mitnehmen? Wir treffen uns doch mit Oma und Opa. Da brauchst du doch kein Notebook.« »Mama, ich muss nächste Woche ein Referat über Weimar und Goethe vortragen«, erklärte Tim. »Klar, und dann noch ein bisschen Facebook«, lachte seine Schwester Lisa. »Nein, wirklich?« »Herr Heinemann hat mich heute an mein Referat erinnert«, sagte Tim. »Na, dann kannst du unterwegs schon anfangen, Informationen zu suchen.